normale Leute haben ganz normale Werte und ganz normale Träume. Wir haben ganz normale Freunde, den ganz normalen Ärger, die maximale Beute. Wir sind ganz normale Leute, haben ganz normale Werte und ganz normale Träume. Wir haben ganz normale Freunde, den ganz normalen Ärger, die maximale Beute. Ich hab meistens eine Fahne wie Indianer. Porsche vor dem Haus, aber ich fahre mit dem Fahrrad. Tut mir leid, ich bin zu breit für deine Gala. Ich chill mit 2-3 Mai Tai in Tijuana. Nur gute Laune, wenn ich Gras hab. Ich frag den Russen, ob er mir was klar macht. Blech. Ich zieh und fliege direkt ins Nirvana. Wolke 7 Partner, mieses Panorama. Ich bin kein Styler, ich geh feiern im Pyjama. Um den Hals ne Leica wie ein Zahnarzt. Und du hast nicht mal Eier wie Veganer. Deutscher Rap, leider nur noch Blabla. Na klar, ich hab euch nicht mehr auf'm Radar. Ich bin ein Star, sag zumindest die NASA. Aha, nenn es Schicksal oder Karma. Doch wenn ich geh, soll jeder wissen, dass ich da war. Wir sind ganz normale Leute, haben ganz normale Werte und ganz normale Träume. Wir haben ganz normale Freunde, den ganz normalen Ärger, die maximale Beute. Wir sind ganz normale Leute, haben ganz normale Werte und ganz normale Träume. Wir haben ganz normale Freunde, den ganz normalen Ärger, die maximale Beute. Wenn man der Beste ist, ist es normal, dass man der Beste ist. Ich klopfe an und jede Tür öffnet sich wie per Gästeliste. Was für Haare bin ich bei den Hanses, Dicker? Die drei Fragezeichen, Esser, M&M und Jigger. Einmal auf die Eins und du stolzierst herum wie ein Gockel. U-Bahn zum Uber, super, deine Patte hat sich verdoppelt. Null soziale Interaktion mit Rappern, als hätte ich Asperger. Meine Stimme dringt in ihre Zellen wie ein Knastwärter. Komm mal runter, nimm einen Schluck vom CBD. Du nennst die Nutte Babyface, dabei hat sie mehr Ausschlag als ne EG. Star Paul, Drake, nur dass ich Bombe spit. Fick Sport, schlag mir die Wampe voller als Moby Dick. Morgens sind es Pancakes, mittags sind es Muffins. Abends irgendwelche deutsch rappenden Affenschnapp. Sieh mir, bevor sie groß wachsen, kill sie in der Rohfassung Tag und Nacht, bis ich Augenringe hab wie die Crow-Maske esse. Wir sind ganz normale Leute, haben ganz normale Werte und ganz normale Träume. Wir haben ganz normale Freunde, den ganz normalen Ärger, die maximale Beute. Wir sind ganz normale Leute, haben ganz normale Werte und ganz normale Träume. Wir haben ganz normale Freunde, den ganz normalen Ärger, die maximale Beute. Nein, ich halt mich nicht an Regeln. Aufgewachsen in den Neubau-Blocks mit Blick aufs Meer. Lauf mit Azad durch den Nebel. Wurde von Savasch und dem Jungen mit der Maske aufgeklärt. Die heißen alle Jeans Levis. Die Schuhe sind von Filz, ganz normal. An deinem Benz fehlt der Stern. Wicke kleine Bäume in die Papers. Trinken 2 Liter Eistee in 3 Minuten leer. Flick Economy von Tegel. Denn da vorne bei den Bonzen warten alle aufs Dessert. Fühl mich wie der Lange von Tetris. Die ersten 4 Reihen kippen weg bei meinem Konzert. Ganz normal Mr. Mars beim Major. Doch bin independent, denn nur ich bestimm meinen Wert. Feuerzeug Clippers, Space Cap, Lakers. Ich bin Hip-Hop, Materi, yeah. Wir sind ganz normale Leute, haben ganz normale Werte und ganz normale Träume. Wir haben ganz normale Freunde, den ganz normalen Ärger, die maximale Beute. Wir sind ganz normale Leute, haben ganz normale Werte und ganz normale Träume. Wir haben ganz normale Freunde, den ganz normalen Ärger, die maximale Beute.